Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 45, Jena, den 9. Januar 1796. Für unsere Korrespondenz, mein liebster Freund, ist seit 14 Tagen eine üble Zeit gewesen, und sie möchte wohl noch eine Woche dauern. In der ersten Zeit drängte mich der Schluss meiner Abhandlung, welche ohne Barmherzigkeit fertig werden musste und doch nicht übereilt werden durfte. Nachher kam Graf Burgstall aus Kopenhagen mit mächtigen Empfehlungen versehen, dem ich viel Aufmerksamkeit beweisen musste, und blieb einige Tage. Alsdann erschien Goethe, der mir alle Abendstunden nimmt, und seit etlichen Tagen ist Herr von Funk hier, dem ich mich auch nicht entziehen kann und auch nicht mag, da ich ihn gerne habe. Ich habe seit fast 10 Tagen nichts gearbeitet, wollte es auch nicht, und die wenige übrige Zeit hat mir die Versendung der Horen und des Almanachs, den ich aus dem Buchladen ausnehmen musste, nebst einer Menge öfters lästiger, aber notwendiger Briefe an Engel, Bürde nach Erfurt, Dänemark, Stuttgart, Tübingen, an Archenholz, Schlegel, Langbein und andere weggenommen. Urteilen Sie nun selbst, ob ich für unsere Korrespondenz, bei der ich so gern mit ganzer Seele gegenwärtig bin, Zeit übrig behielt. Mit meiner Gesundheit geht es übrigens ganz erträglich, und ich bin mit dem Winter ungleich besser als mit dem Sommer zufrieden. Die erste Abteilung der Rezension der Horen haben Sie nun wahrscheinlich schon gelesen. Sie enthält viel Gutes und Gedachtes, und es ist gar keine Frage, dass wir lange hätten suchen müssen, um einen besseren Beurteiler zu finden. Aber befriedigt hat sie mich doch nicht ganz, und ich vermute, es wird Ihnen auch so sein. Indessen ist Schlegel übereilt worden, und ich wundere mich, dass er in der kurzen Zeit, die ihm gelassen wurde, so viel geleistet hat. Mit seinen Kritiken den Versbau betreffend, werden Sie auch wohl nicht durchaus einig sein. Goethe hat zwar auch vieles gegen die Rezension einzuwenden, besonders in Rücksicht auf das, was an seinen Versen getadelt wird, im Ganzen aber ist er sehr wohl damit zufrieden. Soeben erhalte ich Ihren Brief vom 5. Das Übelbefinden der guten Caroline betrübt mich sehr, und auch, dass Sie noch immer nicht recht wohl sind. Unter diesen Umständen konnten Sie nichts Besseres tun, als in Berlin leben, und ich rate Ihnen, es nicht so bald zu verlassen. Es ist mir übrigens ein Trost, dass unsere beiderseitigen Zerstreuungen in eine Epoche zusammenfallen, weil sonst der einsam Bleibende von beiden sich verlassen finden würde. Dass der Aufsatz über das naive Eingang zu finden scheint, ist mir, des folgenden Aufsatzes wegen, gar nicht unlieb zu vernehmen. Es ist immer etwas für mich gewonnen, wenn man nur mit einem guten Vertrauen zu den sentimentalischen Dichtern kommt. Auch der 3. Aufsatz wird interessieren, nachdem ich darin die beiden Abwege naiver und sentimentaler Poesie aus dem Begriff einer jeden abgeleitet und bestimmt alsdann zwei herrschende Grundsätze, welche das Platte und das Überspannte begünstigen, geprüft habe. Der eine ist, dass die Poesie zur Erholung, der andere, dass sie zur Veredlung diene, so trenne ich von beiden Dichtercharakteren das Poetische, was sie verbindet, und erhalte dadurch zwei einander ganz entgegengesetzte Menschencharaktere, die ich den Realism und den Idealism nenne, welche jenen beiden Dichterarten entsprechen und nur das prosaische Gegenstück davon sind. Ich führe diesen Antagonism durch das Theoretische und Praktische umständlich durch, zeige das Reale von beiden sowie das Mangelhafte. Von da gehe ich zu den Karikaturen desselben, das heißt zu der groben Empirie und Phantasterei über, womit die Abhandlung schließt. Es sind also drei Gradationen von einem jeden Charakter aufgestellt, und es zeigt sich, dass die Spaltung zwischen beiden immer größer wird, je tiefer sie herabsteigen. Naiver Dichtergeist, sentimentalischer Dichtergeist, welche beide darin übereinkommen, dass sie aus dem Menschen ein Ganzes machen, wenngleich auf sehr verschiedene Weise. Realism, Idealism, welche darin übereinkommen, dass sie sich an das Ganze halten und nach einer absoluten Notwendigkeit verfahren, daher sie in den Resultaten gleich sein können. Empirism, Phantasterei, welche bloß in der Gesetzlosigkeit übereinkommen, die bei dem Empirism in einer blinden Naturnötigung, bei der Phantasterei in einer blinden Willkür bestehet. Ich hoffe, dass Sie diese hier roh hingeworfenen Ideen mit sorgfältiger Strenge ausgeführt finden sollen. Da ich selbst ein Idealist bin, so musste ich mich sehr objektiv machen, um ein entscheidendes Urteil in dieser Sache zu haben. Aber ich bin überzeugt, dass mir in diesem Punkt keine Menschlichkeit begegnet ist. Goethe, als ein ganz verhärteter Realist, hat mir folgen können und mich auch gefasst. Ich sende Ihnen hier das tägliche Taschenbuch, worauf mich Seidler bis jetzt warten ließ. 1000 herzliche Grüße an Sie und die gute Caroline von uns, der ich von Herzen eine gute Besserung wünsche. Ihr S.C.H.